Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor Klangkosmos, Musik von Brian Eno. Am Mikrofon ist Thomas Elben. Space. Schon fast ein Klassiker mit Vocoder-Effekt zu finden auf Inos letztem Soloalbum Another Day on Earth. Ein recht stilles und sehr subtiles Album, das sich typisch Ino nach mehrmaligem Hören erst so richtig erschließt. Ino gilt als Erfinder der Ambient Music. Er würde wahrscheinlich eher den Begriff Entdecker vorziehen. Als Ino in den 70ern wegen eines Verkehrsunfalls an das Krankenbett gefesselt war, hörte er eine Aufnahme von Hafenmusik aus dem 18. Jahrhundert. Da sich das Stück in die Geräusche der Umgebung integrierte, entstand die Idee von einer Musik, die die Atmosphäre im Raum wie eine Lichtinstallation beeinflusst, indem sie leise wie das Plätschern eines Zimmerbrunnens für Stimmung sorgt. Ambient Music ward geboren und es erschienen mehrere Ambient-Alben von Ino. Hören wir von Ambient 4 on Land das Stück Tall Coats. I'm going to go to the hospital. Thank you. Brian Eno und John Cale, mit dem er über Jahre immer wieder zusammengearbeitet hat, mit Spinning Away. John Cale, der mit Velvet Underground Musikgeschichte geschrieben hat und damit wiederum Eno sehr beeinflusst hat, trifft immer wieder mit Eno zusammen und lässt sich von ihm produzieren und inspirieren. Ich habe in dieser Sendung schon mal das Album My Life in the Bush of Ghosts erwähnt, das Eno zusammen mit David Byrne aufnahm. 1981 war es nicht gerade üblich, Samples extremer Länge in den Vordergrund einer Aufnahme zu rücken, wenn man nicht gerade Holger Tschucker hieß. Die Aufnahme der Moving Star Hall Singers, die hier eine Solofunktion einnimmt, entstand völlig unabhängig von der späteren Aufnahme und wurde quasi hineinkollagiert. Eine Technik, die viele andere Musiker, beispielsweise Moby, in späteren Jahren kommerziell perfektionierten. Hören wir Moonlight in Glory von David Byrne und Brian Eno. Dark and red, I'll make it very tired. Morning! Der Name David Bowie taucht immer wieder in der Vita von Brian Eno auf. Mit die fruchtbarste Zusammenarbeit entstand auf Bowies Album Low, das in den späten 70er Jahren erschien. Eigentlich hätte es David Bowie with Brian Eno auf dem Cover heißen müssen. Der Einfluss von Eno ist hier auf dem Album wirklich leicht herauszuhören, das dann ein Meilenstein für Bowies eigene Geschichte werden sollte. Bowie und Eno eingeschlossen im Studio in Berlin mit den Eindrücken, die die damalige Mauerstadt auf die beiden hatte. Weeping Wall von Bowies Album Low. Typisch für Inos Klangkosmos ist, dass sie vielleicht seiner Musik schon mal zufällig begegnet sind, beispielsweise auf einer seiner Videoinstallationen im Museum. Seine Bilder funktionieren ähnlich wie seine Musik, sie sind langatmig, sie haben einen langen Atem. Inos Gegenkonzept zu den schnellen Wechseln der Bilder, zum Beispiel in Musikvideos oder im Fernsehen. Vielleicht waren sie auch mal auf Lanzarote und haben im Inneren eines Vulkankraters der Klanginstallation von Brian Eno und Peter Schwalm gelauscht. Apropos Eno und Schwalm, hier ein weiteres Stück ihrer Zusammenarbeit, Drawn from Life, der Song heißt Two Voices. Das war eine Aufnahme, die sich auf dem Inu-Album Music for Films Volume 3 wiederfindet. Es ist eine Live-Aufnahme des kanadischen Ausnahmegitarristen Michael Brooks, der seine Gitarre ähnlich nutzt wie Inu seine Synthesizer, als Generator für Atmosphäre sozusagen. Das war das Stück Air. Zurück zu Music for Films Volume 1. Wake up. How Many Worlds, ein Song von Inos brillantem Soloalbum Another Day on Earth, bei dem ja ein ganzes Kammerorchester einzufliegen scheint. Brian Eno ist nicht nur Klangkosmos, sondern auch gelegentlicher Maler, Buchautor und elektronischer Tüftler. Auf seinem Album Ambient 4 beschreibt er ein Ambient-Lautsprechersystem. Das Ganze ist nicht Quadrophonie und auch nicht Surround Sound. Das, worauf der Tüftler 1982 stieß, war einfach einen zusätzlichen Lautsprecher zum Stereosystem zu installieren, der von hinten in den Raum strahlt. Angeschlossen wird er jeweils nur an beiden Pluspolen des Stereopaars. Eno kann selbst nicht erklären, warum das funktioniert, aber er führte es selbst mit seiner Musik vor. Das folgende Stück wirkt allerdings auch in Stereo. Vom Album Ambient 4, der Song Dunwich Beach, Autumn 1960. Thank you. war es auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks, in dem es um die Musik von Brian Eno ging. Die Titel finden Sie im www.dradio.de/playlist. Ich wünsche Ihnen eine schöne und stressfreie Weihnachten. Der letzte Song kommt nochmal von Brian Eno und Peter Schwalms Album Drawn from Life mit Bloom. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elbern.